dich, meine Taub, schönste Braut, ich geh und suche mit Verlangen und suche mit Verlangen dich, meine Taub, dich, meine Taub. Thank you.